Alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Physikalische Soiree Nummer 231, Lothar Bodingbauer begrüßt euch und ja, ich begrüße euch heute zu einem Gespräch aus einer Ecke meines und vielleicht unseres Lebens, wo wir eigentlich nicht wirklich hinkommen, nämlich, ja, Herr Altenhuber, was ist das für eine Ecke? Wie würden Sie diese Ecke bezeichnen? Naja, also die Ecke ist auf jeden Fall eine sehr spannende. Vielleicht ist gar keine Ecke. Es ist gar keine Ecke, sondern es ist eigentlich ein Trichter, der sich nach außen öffnet sozusagen. Ja, ja. Wo ist das schmale Ende? Naja, und wo ist die Öffnung? Das ist weit, wahrscheinlich weit im Universum, die Öffnung geht weit ins Universum. Ja. Na, also ich darf mir vielleicht ein bisschen selbst vorstellen, also ich bin ja... Und das ist vielleicht das, was Sie mit einer ungewöhnlichen Ecke meinen. Ja. Jemand, der jetzt also nicht eine wissenschaftliche Ausbildung genossen hat. Und ich komme eher aus dem Bereich des Marketing, nicht? Also ich habe mein Lehramtsstudium erledigt und währenddessen haben wir begonnen, Marketingveranstaltungen zu kreieren, die sich eigentlich auf den Sport bezogen haben. Wir haben also dann auch sehr aktive Sportevents gestartet und so ist dann mit der Zeit eine Event Company entstanden und diese Event Company, die in Wien entstanden ist, wurde dann sehr international. Also wir haben dann für sehr große Pharmaunternehmen gearbeitet. So kommt man schon immer ein bisschen in die Nähe dessen, was wir dann schlussendlich auch erzählen wollen. Für Pharmaunternehmen gearbeitet und haben Conventions organisiert. Wir haben also, wir sind dann aus Österreich raus. Das war unser Ansinnen. Also ich bin dann irgendwie vom Lehrer zum Unternehmer mutiert, aber es war gar nicht so eine Mutation, sondern das war schon immer mein Wille. Was haben Sie für Lehramt studiert? Ich habe Englisch und Sport gemacht. Und Sie haben wirklich als Lehrer gearbeitet? Ich habe als Lehrer gearbeitet. Mit Schülern? Mit Schülern, in der Klasse in der und am Sportplatz. Und habe das sehr gerne gemacht, weil ich also da über einen sehr guten Kontakt auch herstellen konnte und gerade das Sportliche war sehr interessant für mich. Ich habe vereinsmäßig Handball gespielt und Ski gefahren. Handball ist und ja, also das... Noch nicht in der Schule vielleicht, aber im Professionellen. Noch nicht in der Schule, aber auch das Skifahren war eine Sache, die sehr interessant war. Und so habe ich das sehr gern gemacht, diesen Unterricht. Wir haben dann natürlich, wie wir das Unternehmen aufgebaut haben, ist es mit der Zeit knapp geworden. Und irgendwann musste ich dann zu meinem Direktor gehen und das war fatalerweise im November und habe zu dem gesagt, ja, ich muss leider aufhören, ich kann das den Kindern nicht mehr antun, dass ich dann also keine wirkliche Zeit hier mehr aufbringen kann. Der war natürlich entrückt, weil ich war damals schon pragmatisiert. Er hat gesagt, um Gottes Willen, Sie geben das alles auf. Ja, ja. Aber ich hatte ein Ziel, deswegen. Und Sie sind jetzt Präsident der EIMSED und die Abkürzung steht für European Institute for Medical and Scientific Education. Genau. Und so bin ich über Sie gestolpert, weil ich gehe ja in dieser Gegend, wie im 4. Bezirk, Prenzlauer Genstraße herum, sehe mir immer die Schilder an und ich denke mir, Institut für medizinische und wissenschaftliche Erziehung bzw. Bildung, das sind vielleicht Leute, die etwas machen, vielleicht bringen den Menschen bei, wie man wissenschaftlich denkt, wie man medizinisch denkt, wie man medizinisch versteht und warum Homöopathie vielleicht gut oder schlecht ist. Das war mein Gedanke und deswegen habe ich Sie kontaktiert und Sie haben mir dann am Telefon gleich erzählt, was es wirklich ist und was Sie eigentlich machen und das war irrsinnig spannend und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt eben aus einem Bereich, der normalerweise in der physikalischen Soiree nicht vorkommt. Einmal haben wir ein bisschen Medizin gestreift, aber eben aus einer Ecke, die ja doch naturwissenschaftlich fundiert ist, aber auf der anderen Seite so viel mit dem Leben zu tun hat und aber auch so viel mit nicht wissenschaftlichem Denken. Weil ich bin ja Lehrer am Abendgymnasium und unterrichte Physik unter anderem, naturwissenschaftliche Themen und man glaubt gar nicht, welches Weltbild jetzt sage ich, wir Menschen, besonders aber auch Schüler, haben, wenn man genauer nachfragt, in welchem mythisch-mystischen, magiehaften Denken eigentlich junge Erwachsene und ich vermute dann alte Erwachsene auch sind. Ja. Und Kinder natürlich. Ja, ja. Und da rühren sie um, weil sie haben dann mit Ärzten zu tun. Ja. Und Ärzte haben ja auch eine sage ich jetzt einmal, naturwissenschaftliche Ausbildung, aber sind natürlich auch jetzt keine Fachspezialisten für Ursache, Wirkung, cum hoc, ergo propter hoc, Fehlschlüsse und solche Dinge. Also wenn, es ist, glaube ich, ganz normal, wenn mir jetzt schlecht wird, dass ich mir was überlege, was habe ich vorher gegessen. Ja. Vielleicht wäre mir heute sowieso schlecht geworden und es war irgendwas anderes und dann glaube ich, das hat mit dem zu tun. Ich glaube, in diesem Bereich ist viel zu tun und interessant ist für mich auch die Pharma-Ecke, sage ich jetzt, es ist ein Riesenplatz, weil da wissen wir eigentlich nicht viel. Wir haben sehr viele Dinge gelesen, dass die Pharmaindustrie den Ärzten goldene Uhren nachwirft und die Ärzte und ihre Frauen auf die Bahamas einlädt. Dann haben wir mitgekriegt, dass man mehr Transparenz bringen möchte und die Versuche, jetzt direkte Einflüsse zu vermeiden bzw. offen zu legen. Die Hälfte der Ärzte haben dem zugestimmt. Und wenn ich schaue, wo Sie Veranstaltungen machen für Ärzte, das ist mittlerweile beim Kirchenwirt, den Weißen Kirchen, glaube ich. Aber auch im K47, dem schickesten Club in Wien, wie es heißt. Und da schreibt ein Kommentar, wenn man dort eine Veranstaltung besucht, dann hat man es geschafft. Ja, na, lassen Sie mich so, vielleicht ich habe jetzt einmal die Landschaft aufgeworfen, wie sie sich bei mir dargestellt hat. Und auch für unsere Hörer ein bisschen so, jetzt sind wir ungefähr auf dem gleichen Stand. Und jetzt kommen Sie rein, Herr Altenhuber. Ja, danke für die Aufbereitung, weil es ist so, dass ich da vielleicht noch ein bisschen aushole. Also wie ich eingangs erwähnt habe, haben wir dann mit unserer Agentur, die damals Eventive geheißen hat, sind wir sehr international geworden. Wir haben also unser erstes Office beim Nachbarn im Ausland in München eröffnet, dann in Hamburg. Dann sind wir in die USA gegangen, nach New York. Das war auch sehr spannend, weil das war kurz nach den Anschlägen von 9/11. Da haben alle gesagt, um Gottes Willen, da ist der Boden verbrannte Erde. Mhm. Dem war schlussendlich nicht so. Wir sind dann zwar in eine Stimmung dorthin gekommen, die sehr gedrückt war, aber waren dann auch in einer Aufbruchsstimmung mit dabei und hatten dann schlussendlich auch 4 Jahre lang ein Office in Peking und haben vor allem wissenschaftliche Conventions organisiert für Pharmaunternehmen. Und deswegen auch mein Zugang dann zu den Pharmaunternehmen, wo wir da sehr intensiv gemeinsam gearbeitet haben. Und das war gerade die Zeit, so wie Sie es angesprochen haben, wo natürlich diese Veranstaltungen, Marketingveranstaltungen waren, nicht? Wo ich gesagt habe, mein Produkt ist einfach viel besser als das andere, weil aus diesen und jenen Gründen und auch der Sprecher, der Vortragende hat sich bemüßigt gefühlt, natürlich das eine vor das andere zu stellen. Und in Zeiten des Umbruchs wurde das anders. Das hat sich dramatisch verändert. Compliance ist das Stichwort. Und das war auch für mich persönlich ein Umbruch, weil es hat sich die französische Publicis-Gruppe sehr interessiert für die Eventive-Agentur, hat das dann schlussendlich gekauft. Und wir haben gedacht, oder ich habe mir gedacht, so jetzt habe ich auch die Möglichkeit, etwas zu gründen oder zu organisieren, wo wir in eine Richtung gehen, die eben diesen Compliance-Ansprüchen total entspricht, nämlich unabhängige Fortbildung, ja, unbiased education. Und das ist eine Sache, die das IMSET eben seit mittlerweile 8 Jahren ordentlich durchführt. Und wir sind natürlich auch von Sponsoren abhängig, haben aber auch sehr viele Multi-Sponsoring-Konzepte, das heißt, wo viele Organisationen oder natürlich auch die Industrie sponsert. Der QW quasi. Der QW oder der gemischte Satz, je nachdem, wie man es bezeichnen will, je nach Qualität. Heute. Ja. Das ist natürlich eine Strategie, die im Jahre 2008 oder 2009 noch ein bisschen belächelt wurde, weil man gesagt hat, na geh, wir haben ja eh unsere Marketingmöglichkeiten noch, warum sollen wir da? Und wir haben gesagt, na, langfristig ist das ein gutes Konzept. Wir haben also ein Scientific Advisory Board, ein internationales. Und so werden dann auch die Veranstaltungen geplant, so dass es keinen direkten Einfluss der Industrie auf Content, auf Inhalte etc. gibt. Aber es ist nicht so wie ein Tor-Netzwerk oder ein VPN, dass man praktisch das Original nicht mehr oder die Quelle nicht mehr findet. Also dass eine dazwischen geschaltete Agentur verhindert, dass man direkte Verbindungen ziehen kann. Naja, das ist ja auch so. in den USA hat es ja die wildesten Compliance-Regeln gegeben. Ne? Also in Europa war man damit konfrontiert, zuerst mal in Deutschland, da gab es plötzlich eine Regelung, nämlich auch zum Thema, wie vernünftig sind manche Compliance-Regeln. Ja. Das Erste, was man in Deutschland da erfahren hat, das war vor 10 Jahren, eine Kaffeepause darf nicht mehr als 2,40 Euro kosten. Ja? Also ein Topfengulatsch, ein Kaffee und einen halben Apfel. Ja? Das war so ungefähr, ja, haben sich alle gefragt, aha, was ist das? Das ist zwar ein Zeichen, aber wie ist das gemeint etc.? Ja, ist divers zu interpretieren. Ja? Und das hat dann in relativ kurzer Zeit auch unglaubliche Blüten getrieben, nicht? Also in den USA, wenn sie da eine Convention besucht haben, zum Beispiel, wir waren da sehr intensiv immer auf der Bio in San Diego, ja, da stand dann bei einem Ausstellungsstand eines Pharmaunternehmens eine Schüssel mit schönen grünen Äpfeln und dann mehrere Kärtchen rundherum. Ja, und da steht dann, wenn Sie aus Texas kommen, dann dürfen Sie sich einen Apfel nehmen, müssen ihn aber vor Ort verzehren. Ja. Wenn Sie aus New Jersey kommen, dürfen Sie gar keinen Apfel nehmen. Ja. Und wenn Sie, ich weiß es nicht, aus Idaho kommen, dann müssen Sie den Apfel nehmen und mitnehmen und vor der Convention aufessen. Mhm. Also das ist jetzt kein Scherz, sondern das waren wirklich diese Blüten, die es da getrieben hat. Und eigentlich mehr kämpfen wir damit, dass es doch auch Inputs gibt, der Erfinder, die ja teilweise bei den Unternehmen sitzen, ja, die trotzdem ja einfließen sollen in eine Fortbildung. Nicht? Mhm. Also es ist, diese Blüten sind dann weitergegangen, wo man gesagt hat, nein, also wir wollen gar nicht wissen, wer dorthin kommt als Sponsor und wir wollen also nicht einmal irgendwie eine E-Mail empfangen oder so. Ja. Und das geht in eine Richtung, wo ich mir selbst auch denke, ja, warum nicht, dass quasi der Wissenschaftler, der dort in dem Unternehmen arbeitet, auch einen Input geben kann. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt dann sage, schau, das ist besser als das andere. Ja, aber trotzdem, und das ist das, was wir versuchen, eben um zurückzukommen zum Cuvée oder zum gemischten Satz, das ist das, was wir versuchen, hier eine Mischung zu fahren, die einerseits vom Content hier informativ und neue Dinge an die Hörer bzw. an die Teilnehmer bringt und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine sehr spezielle eine Struktur geschaffen, wo eben diese Einflussnahme in Richtung Marketing nicht mehr stattfinden kann. Ich habe einen Freund, den August, der hat eine Agentur gegründet, ähnlich wie Ihre. Es ist nämlich im Schulsystem ja auch extrem schwierig, zu den Schülern mit Informationen ranzukommen, die nicht von Lehrern kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel da gibt es so eine Karton, glaube ich, oder Forum Hausgeräte. Das ist ja so ein Zusammenschluss an Haushaltsgerätenherstellern, Waschmaschinen zum Beispiel. Und die möchten ganz gerne aufklären, Unterrichtsmaterialien über Haushaltsgeräte an die Schüler bringen, aber die kommen da nicht rein in die Klasse. Und über eine Agentur, die Unterrichtsmaterialien entwickelt, die dieses Thema Haushaltsgeräte im Hintergrund hat, die aber auch wirklich drauf schaut, auch wirklich, ist immer so ein bisschen eine Konstruktion, dass die Schüler hier lehrplangemäß etwas lernen und dass auch sichergestellt ist, dass keine Einflussnahme im Sinne von Manipulation stattfindet. Die machen einfach Unterrichtsmaterialien, die Lehrern kostenlos zugänglich sind und die Lehrer können das nehmen oder nicht. Aber das wäre eben auch so eine Geschichte, wo eben dazwischen etwas ist, was weil sonst kommst du wirklich in die Schule nicht rein. Ja, es ist natürlich eine und das ist ganz gut so. Ja, also sonst kommt jeder mit seinen Dingen. Das ist sicherlich eine Konstruktion, wo ich sage, ich habe also verschiedenste Anbieter, so genau, wie wir es jetzt erwähnt haben, und ich bündel das, sammel das und mache dann also zu verschiedenen Themen eine Fortbildung. Nicht? Also wir bereiten jetzt um eines. Sie machen das für Ärzte praktisch. Wir machen das für Ärzte, aber auch für medizinisches Personal. Ja. Ja. Und da jetzt konkret zu werden, wir zum eine picke ich jetzt heraus, wir machen auch und bereiten gerade vor eine Veranstaltung zum Thema Patientencompliance. Ja. Was ist das? Oder Patientenadherence eigentlich, ja, das der bessere ich, darüber Ausdruck. Bin ich gestolten. Adherence heißt festbicken, oder? Adhäsion? Naja, also es da geht es eigentlich darum, um das so in einfachen Worten zu sagen, wie sehr ist der Patient willig, die Medikamente, die ihm verschrieben werden oder die Therapie, die ihm verschrieben wird, anzunehmen und durchzuführen. Ja. Und nicht geheim praktisch die Tabletten zu vergraben. Genau, zu vergraben oder in die Vase zu werfen oder ja. So etwas. Und das ist natürlich in verschiedensten, sage ich mal, medizinischen und therapeutischen Bereichen ganz, ganz spannend, betrifft aber eigentlich alles. Ja. Nicht? Also wenn ich jetzt nehme, also einen Hypertoniker, ich habe Bluthochdruck und der nimmt halt eine Zeit lang die Medikamente, die ihm verschrieben werden und sagt, mir geht's ja eh gut. Ja, also brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr nehmen und so weiter. Und das zieht sich durch alle therapeutischen Gebiete und ist auch ein sehr interdisziplinäres Thema, ne? Weil hier jetzt nicht nur der Arzt angesprochen wird, sondern auch der Pfleger und die Patientenverbände und der Patient per se natürlich auch, ja, und eigentlich auch die Angehörigen des Patienten, die damit eingebunden sind. Und ich höre auch immer wieder, dass Patienten oder auch in meinem Familienkreise, Großeltern und so weiter sagen, die nehme ich nicht, die Tabletten, die muss ich ja dauernd nehmen, beziehungsweise da profitiert ja nur die Pharmaindustrie. Ja. Also da ist praktisch Image ja auch dabei. Das natürlich, ja, aber das ist ja, stimmt, ja, aber ist aber nur ein Teilbereich, ja, ja. Weil um das uralte Phrase der Win-Win-Situation zu missbrauchen, ja, hat natürlich der Patient etwas davon, weil es ihm besser geht, wenn er durchgehend und so wie angedacht seine Medikamente nimmt. Ja. Es hat das Gesundheitssystem viel davon, weil der Patient jetzt nicht sofort mit einem Schlaganfall oder mit Ähnlichem ins Krankenhaus zu einem unglaublich teuren Intensivbett eingeliefert wird. Mhm. Es hat natürlich die Industrie etwas davon, ja, weil das kann man durchaus so, wie Sie sagen, ja, also 3% mehr Patienten-Adherence sind Milliarden. Ja, das ist unglaublich. Ja. Aber deswegen ist auch der Versuch hier zu sagen, schaut zu den verschiedenen Gruppierungen, ihr habt eigentlich alle sehr viel davon, kümmert euch darum, unterstützt diese Veranstaltungen und diese Fortbildungen. Ja. Und es gibt in dem Bereich sehr viel Frustration, ja, weil wir haben, das IMSET hat so Studien und Needs Assessments und Bedarfserhebungen auch zu diesem Thema gemacht, ja, um das die vielen Antworten und die vielen Ergebnisse runterzubrechen auf eine ganz banale Aussage, ist das eigentlich beste oder die beste Lösung wäre ein mehr Aufwand des Arztes, der sich dann ein bisschen länger mit dem Patienten beschäftigt und ihn quasi ermahnt und sagt, schauen Sie, und wenn Sie das nicht machen, dann kann das und das. Da ist dann das Ergebnis der Untersuchung, na, wer zahlt mir denn die 3 Minuten mehr? Mhm. Ja. Und da gibt's schon viel Frustration, also wo viele, sage ich mal, Spezialisten, die sich auch mit dem Thema Adherence und Compliance beschäftigen, sagen, ja, schlussendlich, es ist mir egal, ich kann nichts erreichen, ja. Und die Schwierigkeit ist auch noch dazu, es ist ganz schwierig, ein Outcome-Assessment zu machen, um zu messen, was hat's denn eigentlich gebracht. Ja? Weil das weiß ich ja nicht, ob der aufgehört hätte, jetzt seine Therapie zu machen oder nicht. Ja? Also da Outcome-Assessment, das heißt, ich habe nie die Bestätigung, meine Aktivitäten haben gefruchtet. Ne? Und ich weiß auch nie, ob vielleicht andere Maßnahmen besser gefruchtet hätten. Zum Beispiel? Dass man zum Beispiel die Leute sagt, Sport betreiben, Fahrradfahren und den Elektroakku aus dem Fahrrad rauswerfen und selbst treten. Ja, aber das ist eben der Punkt, nicht? Also es ist, man sieht schon, es ist hier leicht, irgendwo eine Frustrationsschwelle zu erreichen. Und wir versuchen aber dennoch, wir haben also hier eine Spezialistin gewinnen können, die Frau Dr. De Geest, die quasi eine Gruppe leitet in Leuven und auch in Basel an der Universität, die zwar PhDs, aber eigentlich aus der Pflege kommt, ja, und hier versucht, neue Methoden zu entwickeln, um eben den Patienten dazu zu bringen, dass er seine Therapie einhält. Das wollte ich Sie ja fragen, wie planen Sie dann konkret eine Weiterbildung zu diesem Thema? Naja, die Weiterbildung soll beginnen mit einer Informationsveranstaltung. Ja, diese Informationsveranstaltung wird im November stattfinden. Und wo im K47? Nicht im K47, sondern wir haben uns ein bisschen, wie soll man sagen, eingependelt. Also ja, zwischen Österreich schon. Also in Wien, ja, also okay. zwischen Kirchenwirt und K47 wird es im Meetingraum des Parkhotels Schönbrunn, der auch sehr schön ist, da geht es ja auch um die Aufnahme von vielen Menschen, das muss man auch logisch, ja, da gibt es eben ja, bestimmte Hotels, genau, die das können. Genau, da gibt es spezielle Hotels. Aber da geht es eher darum, dass wir halt wirklich versuchen, sehr interdisziplinär auch die Lernenden und die Hörer sozusagen zu bekommen aus verschiedensten Bereichen, eben aus der Pflege, Arzt etc. Aber was machen Sie da? Also wir haben ja so Podcaster-Treffen in Berlin zum Beispiel, da kommen einfach Leute, die was wissen, und da gibt es einige Keynote-Speakers, die praktisch zentrale Punkte berichten. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel Barcamps, jeder, der was vorstellen möchte, stellt es vor, und eine Gruppe von Menschen besucht seinen Workshop, die das genau lernen möchten. Wenn es nicht interessant ist, dann geht er woanders hin. Wie machen Sie das? Na, im Prinzip ist sozusagen unser Fortbildungsprozess beginnt mit einem Needs-Assessment. Needs-Assessment ist eine Bedarfserhebung. Da sind jetzt 100 eher Leute da, in einem großen Raum. Ich mache jetzt ein Beispiel zum Thema Needs Assessment im Bereich Diabetes. Ja, das ist eine schöne Sache, die wir durchgeführt haben in Großbritannien, Deutschland, Österreich. Da haben Telefonbefragungen stattgefunden. Davor muss ich sagen, das Scientific Advisory Board stellt einen Fragenkatalog zusammen. Mhm. Ja. Und dann werden diese Fragen den Ärzten, in dem Fall waren es Ärzte, Allgemeinmediziner, weil man wollte erfahren, wie gut sind Allgemeinmediziner im therapeutischen Bereich Diabetes geschult. Freuen sich die über diese Anrufe? Macht das eine Meinungsforschungsagentur oder wie geht das? Also das Konzept und den Fragenkatalog stellen wir zusammen, und natürlich dann im Ausland machen wir mit verschiedenen Agenturen, die also das professionell durchführen. Es ist der Response sehr gut. Ja. Ja. Es ist der Response vor allem auch deshalb sehr gut, weil wir ein unabhängiges Institut sind. Nicht? Das ist der Response anders, wenn jetzt das Institut anruft und sagt, wir rufen für ein industrielles Unternehmen an, als wenn man sagt, ja, wir rufen also für das Institut Eimsel an, das ist ein unabhängiger Fortbildner. Mhm. Also da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Auch den Willen praktisch zu helfen. Mitzutun. Allerdings darf man sich das Needs Assessment oder die Bedarfserhebung dann nicht so vorstellen, dass das dann ausgewertet wird, so nach dem Sinne, der Arzt oder die Ärztin wünscht sich das, ja, sondern es werden die Fragen so gestellt, um dann quasi von den Spezialisten in die Richtung ausgewertet zu werden, kann denn das stimmen, was die sagen? Ja? Und da war jetzt bei dem Thema Diabetes der Professor Holger aus Großbritannien, Krone aus Deutschland und Wascher aus Österreich, und wir haben hier in Wien diese Auswertung gemacht und die haben es kommentiert, und das war recht lustig, muss man fast sagen. Die waren amüsiert darüber teilweise, was es für Aussagen gibt. Da ging es um Früherkennung Diabetes 1, 2, ja. Und dann war also so 80% sagen, ja, na, kein Problem, erkennen wir. Ja. Und das wurde natürlich von den Spezialisten gechallenged, die sagen, das kann nicht sein. Ja, das ist eine Selbstüberschätzung, diese Früherkennung ist maximal bei 40%. Und jetzt sehen wir aber, wo wir ansetzen müssen. Ja. Richtig. Jetzt sehen wir, wo wir ansetzen müssen. Und genau dafür ist diese Bedarfserhebung gut. Und aus diesen Needs oder Mängeln oder Wissensdefiziten wird dann der Content erstellt. Nicht? Oder wir auch haben Chancen. Nicht? Also wenn man weiß, die verstehen das eh gut, dann ist es ja auch eine Information. Absolut. Aber das ist eben quasi unser Lernprozess. Ja, wir starten mit dem Needs Assessment, dann kommt es zu den Lernzielen, die daraus gezogen werden. Ja. Und dann wird das Fortbildungsdesign gestaltet, eben die Motivation sozusagen, wie kann ich fortbilden, sodass da jeder gerne teilnimmt und diese Lernziele annimmt. Und wer macht das? Sitzen da Sie am Schreibtisch oder haben Sie Mitarbeiter? Wir haben Mitarbeiter, wir haben zum Beispiel wir haben einige Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich, also Ärztinnen, Ärzte, die halt quasi projektbezogen mit uns diese Inhalte dann auch zusammenstellen. Nicht? Also das ist dann das Nächste, da werden die Inhalte zusammengestellt. Und dann wird beschlossen, welche Aktivitäten machen wir. Und jetzt, um auf das Compliance- und Adherence-Thema zurückzukommen, ist es dann so, dass wir sagen, ja, wir starten mit einem Workshop, wo eben die Ergebnisse so eines Needs Assessments vorgestellt werden. Die Frau De Geest ist die Keynote-Speakerin, die wird im Rahmen dessen neue Möglichkeiten vorstellen, die sie quasi mit ihrer Gruppe erforscht hat. Wie kann man da vorgehen? Und dann haben wir noch aus verschiedenen Bereichen, eben Hypertonie, Diabetes, Transplant, Spezialisten aus Österreich, die eben über die Notwendigkeit in ihrem Bereich darüber referieren. Ja. Und dann, nach dieser Veranstaltung, muss es natürlich Folgeveranstaltungen geben. Ja. Und da ist jetzt schon in einer Frühphasenplanung die nächste Folgeveranstaltung, wo ich in ein bestimmtes therapeutisches Gebiet gehe, eben zum Beispiel Diabetes, und dort ganz genau sage, wie können wir das, was wir hier erfahren haben, umsetzen, damit wir hier einen Erfolg erzielen. Ja, das hört sich echt nach Plan an. Ja, Gott sei Dank, wie gesagt. Also. Ich meine, ich versuche das jetzt auch gerade auf die Schule umzulegen. Also so ein Needs Assessment wäre ja auch bei Lehrern interessant, weil ich glaube, da gibt es auch einige ganz interessante Vorstellungen, wie Schüler etwas verstehen. Und man muss sich das immer selbst irgendwie zusammenreimen, aber eine Weiterbildung, die ansetzt, das wird es wahrscheinlich schon auch geben in diesem Bereich, nur wahrscheinlich ist nicht so viel Geld im System. Also 50 Euro ist, glaube ich, der Satz für Vortragende bei der Pädagogischen Hochschule Wien. Also da sind wir. Sie kriegen mit Geld wahrscheinlich jeden Vortragenden. Naja, also ich denke mal, dass wir so ziemlich fast alle Vortragenden bekommen, aber nicht nur mit Geld, sondern auch, weil natürlich das Interesse und der Wille, sage ich mal, in diesem unabhängigen Setting vorzutragen, schon sehr, sehr intensiv ist und deswegen haben wir da eigentlich auch keine Schwierigkeiten. Ja. Also wir müssen da auch jetzt nicht an die obersten Grenzen der Bezahlung gehen, sondern das wird also auch sehr moderat gemacht für diesen, wir sind ja quasi ein Verein, also für den Verein, wir haben ja keine Profits oder so. Also. Aber ich sehe das schon, also es ist sicher auch eine schwierige Arbeit, in diesen ganzen Spannungsfeldern einerseits zu arbeiten, auch in diesen Interessensgruppen zu arbeiten, dann ist rechtlich wahrscheinlich jede Menge Beiwerk, was man alles darf und wofür man dann auch ins Gefängnis gehen kann, naja, wenn man Blödsinn natürlich, macht. Natürlich, also, ja. Wir haben, ich habe Ihnen heute einen Honig von unseren Bienen von nebenan mitgebracht und die Imker haben ja das Problem, also ich habe mir einmal in den Finger geschnitten beim Waben ausschneiden und das ist, ich habe mir gedacht, oh Mist, geschnitten und es hat geblutet, nämlich stark, das ist innerhalb kürzester Zeit geheilt. Also da ist etwas im Honig drinnen, was wirklich förderlich ist und es war so stark schnell, dass ich wirklich erstaunt war, wie schnell das heilt. Ja. Und Imker dürfen aber jetzt den Honig nicht verkaufen mit einem Heilsversprechen. Das hilft gegen, keine Ahnung, ausfallende Zähne jetzt nicht, aber gegen irgendwas, sondern sie, weil da kommen sie ins Quirkst mit den Apothekern und Pharmazeuten und Ärzten, die dürfen Heilsversprechen machen. Wir Imker nicht. Was macht mein Imkerlehrer, der sagt, bei meiner Tante hat es geholfen gegen. Und das funktioniert, das darf er. Ja, das wäre ja vielleicht einmal eine ganz interessante Diskussionsveranstaltung im Rahmen des IMSET, um mit Notfallmedizinern und Imkern und Allgemeinmedizinern zu diskutieren. Also das ist eine Sache natürlich. Aber da sprechen Sie ja das an, woran wahrscheinlich auch, oder wo es, ich will jetzt nicht sagen, woran es scheitern wird, aber wo es ja auch sehr mühsam wird, wenn man Ähnliches zum Beispiel im Rahmen der Schule oder bei Schülern so anwendet. Also man ist in diesem System gefangen und ich kann ja nur in diesem System agieren, nicht? Und auch der Lehrer, ja, der wird per se wahrscheinlich Ähnliches sagen wie der Arzt, wo er sagt, na, wer zahlt mir denn die Teamstunde mehr, die ich dann am Nachmittag da sitzen muss und zusätzlich aufarbeite, arbeite etc. Aber diese Systemgrenzen werden auch wirklich mit sehr viel Energie aufrechterhalten und das ist teilweise natürlich sehr gut, weil dann eben nicht jeder in die Schule reinkommt. Teilweise schützt es natürlich Systeme, die halt schon hinterfragenswert wären. Und ich glaube, ein Ausweg ist da schon auch immer wieder die Transparenz. Ja. Wie viel kriegt man mit von den Mechanismen, wie alles zusammenarbeitet? Unbedingt, ja. Und man darf ja auch beim Arzt wie beim Lehrer sehen, es ist ja auch eine gewisse Aufnahmegrenze da, was eben Neues oder Information etc. Betrifft. Nicht? Man muss das, so wie wir es machen, interessant aufbauen. Man muss also interessante neue Sprecher haben. Nicht? Also eine Frau, die geht, die meines Wissens noch nie in Österreich vorgetragen hat, aber da eben die führende Person in ganz Europa ist. Solche Dinge muss man eben kombinieren und dann schafft man eben das Interesse und hat dann auch die Aufmerksamkeit. Und das haben Sie natürlich aus Ihrem Sportevent-Bereich Aufmerksamkeit schaffen, bevor man losgeht, um den Leuten irgendwas zu erzählen, wenn sie noch nicht den wachen Blick haben. Na unbedingt. Das und aber natürlich auch die Strukturierung. Nicht? Also die Strukturierung? Die Strukturierung der Projekte insgesamt. Ja, im Turnsaal muss alles immer schön aufgeräumt sein. Ah. Verletzungsgefahr etc. Na, völlig richtig, ja, genau. Das würde mich, wenn wir vielleicht noch einmal historisch zurückgehen, wenn Sie sagen, diese Sportevents, was haben Sie da gemacht? Was haben Sie dann auf dem Weg nach Amerika gemacht? Was haben Sie dort gemacht? Was waren das für konkrete Sachen? Mit den Sportevents haben wir eigentlich mit dem Skifahren begonnen. Ja. Wir haben also waren die Ersten, die uns Burton Snowboards schicken ließen aus den USA noch, haben also Snowboardkurse, haben dann für jugendliche Kinder, aber auch für Erwachsene. Also durch die Bank haben Wasserskifahren in Mykonos gemacht etc. etc. Und dort ist dann ein Manager von Coca-Cola interessanterweise auf uns aufmerksam geworden und hat gesagt, ja, machst du so tolle Veranstaltungen, machst du das doch einmal für unsere Mitarbeiter. Und so sind wir zum Corporate Event gekommen. Langsam bitte noch. Wasserskifahren in Mykonos, ich meine, was haben Sie da gemacht? Ein Ferienlager? Nein, oder? Wir haben, also das kann man ja eigentlich jetzt, wenn ich auch hoffentlich hört das, also kein Reiseprofi, aber wir waren ja ganz unbedarft, nicht? Wir waren damals 24 so in dieser und haben also wirklich von der Tyrolean eine zweimotorige Maschine gechartert, ja, sind mit einem Dieselgolf mit 70 PS mit einem Anhänger mit dem Motorboot von Baden bis nach Mykonos gefahren und haben quasi in unserem damals größeren Bekanntenkreis, ja, also Menschen motiviert, mit uns zu kommen. Die haben das natürlich auch gern gemacht. Und so haben wir wirklich also die erste Sport-Event-Reise gestartet. Also das war unter unglaublich abenteuerlichen Bedingungen. Ja, ja. Ja. Und dann eben dieser Schritt zum Corporate Event, das war dann eine Sache, wo wir uns gedacht haben, ja, eigentlich ganz gut, weil ich habe jemanden, der quasi pauschal für das Event einsteht und auch bezahlt. Nicht? Aber das ist dann zum Beispiel Corporate Event eben eine Firma sagt. Genau, eine Firma sagt, ich möchte jetzt für meine Mitarbeiter Veranstaltung machen oder ich möchte für meine Kunden eine Veranstaltung machen. Ja. Und wir haben natürlich dann sehr viel darüber gelernt, über das Corporate Event und das Corporate Event ist natürlich für eine relativ kleine Zielgruppe das beste Marketing-Tool, das es gibt. Ja? Weil ich habe, jetzt springe ich gleich zur Pharma, ne? Ich habe in Österreich 800 Internisten, die interessant sind für die Pharmaindustrie, ich habe in Deutschland 8000, ja? Und wenn ich die jetzt gesammelt an einen Platz bringe und dort informieren kann, muss ich keine großen Print-Werbungen machen, muss ich also keine großen Folder verteilen, sondern ich habe die vor Ort und kann sie informieren. Nicht? Aber noch einen Schritt vorher, wie erreichen Sie diese 8000? 800 Internisten? Naja, diese 800 Internisten, das war damals, also wie wir diese Marketinggeschichten gemacht haben als Event Company, war das nicht unsere Sache. Wurden auch nicht von uns eingeladen. Ne? Ah, ja. Die wurden damals noch direkt vom Pharmaunternehmen eingeladen. Also aber das war jetzt, nur möglich. Wie würden Sie das jetzt machen? Na, jetzt ist es so, dass wir natürlich durch die verschiedenen Veranstaltungen, die wir haben, also eine Datenbank haben, wo eben die Ärztinnen und Ärzte uns ihre Daten geben, weil sie sagen, sie wollen darüber informiert werden und die schreiben wir dann an, ob sie an den Veranstaltungen teilnehmen. Die kriegen einen Brief mit Stempel drauf. Wir kriegen einen Brief mit einem Stempel und sagen, bitte melde dich an, wenn es dich interessiert. Und ja. Sind da Ärzte konservativer eher erreichbar oder ruft man die auch an oder keine Ahnung? Oder sind die, also wir haben, unsere Veranstaltungen sind sehr beliebt, ja, und weil man eben weiß, man wird jetzt da nicht indoktriniert mit irgendwelchen Ideen und deswegen haben wir, wenn wir da so eine Einladung ausschicken, eigentlich die relativ oder sehr schnell voll, also wir müssen da gar nicht nachtelefonieren und so. Corporate Events, ja. Und wie ist es dann weitergegangen? So, wenn es in Richtung Ausland und Peking immer größer. Immer größer heißt geworden. Also zum Beispiel 2500 deutsche Ärzte an drei Wochenenden hintereinander, also sprich 7.000, 8.000 Personen, die dann in Großveranstaltungen aber nicht nur informiert, sondern halt auch gehostet wurden. Ja. Und wir sind dann in die USA gegangen und haben es war eine Stimmung da, das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Also ich habe das nur manchmal vor Augen. Wir waren zwei Monate nach 9/11, haben wir das Office eröffnet in der Park Avenue und es war wirklich so, wie wenn man also auf einem Begräbnis herumgehen würde. Die Menschen waren alle gedrückt, deprimiert, es war wirklich eine furchtbare Stimmung. Ne? Und wir haben dann gesagt, so, wir müssen irgendwas zum Aufhellen. Wir sind ja Event Company, wir müssen was zum Aufhellen. Eine österreichische Event Company. Aus dem Sportbereich. Das ist ja jetzt nicht. Das war es ja nicht mehr. Ne? Der Sportbereich war dann erledigt. Achso, der war schon erledigt. Okay, aber erledigt. Eine österreichische. Eine österreichische Event Company, wir müssen etwas machen. Und da haben gesagt, so, wir machen den Wiener Opernball in New York. Ja? Und haben also. Den gab es ja schon, nicht? Also das waren quasi Emigranten, die immer schon so ein bisschen Opernball gefeiert haben. Ja. Und haben gesagt, so, wir pimpen den jetzt auf und haben also ein paar Philharmoniker hingebracht, haben also österreichische Rathauspolitiker hingebracht, haben österreichischen Wein hingebracht und haben dort wirklich... Das läuft gemischt. Ja, und haben das auch gesponsert zum Großteil und haben also quasi viermal hintereinander, zuerst im Plaza, dann im Waldorf, einen super Opernball hingebracht. Aber Sie sagen, es sind immer gesponsert. Wer zahlt das? Naja, das haben teilweise hat das damals die Eventiv gesponsert, so einem Großteil. Ne? Und Eventiv ist die? Die Event Company, die unsere Event Company. Aber die hat ja das Geld, woher kriegt die das Geld? Also naja, die Eventiv hat natürlich damals gute Geschäfte gemacht. Ne? Man darf nicht vergessen, wir haben also als österreichische Event-Company einen Umsatz von 50 Millionen Euro gemacht. Ne? Also das waren schon, weil wir eben diese großen Projekte Da hat man schon ein bisschen Spielgeld betrieben haben. Und für uns war es natürlich auch insofern für die Event-Company ein Marketing, weil wir gesagt haben, so, das Thema war ja in den USA, keiner steigt mehr ins Flugzeug. Ja? Ja. Und dann haben wir gesagt, Leute, dann bringen wir Europa zu euch. Ja? Und haben dann eben in Washington Amadeus-Events gemacht, für Kunden dann schon. Aber dieser Opernball in New York, das war quasi unser Marketing-Tool, um herzuzeigen, was können wir. Was wir drauf haben. So. Und das hat sich ausgezahlt? Ist aufgegangen. Und dann war eben der nächste Schritt nach Peking. Da hatten wir damals als Testimonial gerade für Peking den Werner Schlager. Der war damals der österreichische Tischtennis-Weltmeister. Ja, also gegen alle chinesische, asiatische und amerikanische Konkurrenz hat sich damals der Werner Schlager durchgesetzt und war amtierender Tischtennis-Weltmeister. Ist das der ein bisschen einseitig ist? Da gibt es einen ganz guten Tischtennisspieler, der nur auf einer Hand besser... Also es ist aber Österreicher, also es ist kein eingebürgerter Österreicher. Ja, es ist Österreicher. Ein langer Schlagsieger. Okay. Langer Schlagsieger, okay. Und der war damals natürlich, hat mich klarerweise nicht in China alle sehr, sehr Sport-Tischtennis begeistert und der war natürlich also der der Schlager, der Werner Schlager. Ja. Und mit dem haben wir dann also auch dort einige Aktionen durchgeführt. Einerseits auch ein bisschen haben wir gemacht Marketing für dieses CCTV in dem Bereich, nicht, die ja damals gejammert haben und gesagt haben, ja, CCTV, das ist das chinesische Nachrichtenfernsehen. Und da gibt es verschiedenste Sportkanäle und Nachrichtenkanäle und so weiter. Das habe ich gesehen. Ich war voriges Jahr in China und habe CCTV gesehen ja. Und hab tief darüber nachgedacht, welche Art von Nachrichten die bringen im Nachrichtenkanal. Ja, das war mir auch immer, also wie gesagt, das ist jetzt schon 10 Jahre länger her, 15 Jahre her, aber natürlich war es unglaublich, welche Seherlandschaft die gehabt haben. Das, da war so ein Sender, der hat quasi Tischtennis gebracht aus den Provinzen so ungefähr mit zwei Kameraeinstellungen. Ja. Und da haben Jugendliche Tischtennis gespielt und der hat sich beklagt darüber, der Redakteur hat so schwache Zuschauer, also wie viel Schanden zu, sagt nur 1,5 Millionen ungefähr. Ja. Also das war damals schon sehr spannend und dann ist es aber, es war auch die Event Company sehr groß, es war natürlich auch anstrengend, ich bin eigentlich immer nur im Flieger gesessen, bin von New York nach Peking geflogen mit einem Zwischenstopp in Wien oder in München. Welche Klasse fliegt man da? Business, damit man schlafen kann. Ja. Damit, ich meine, First ging auch, aber so viel war, Geld dann war dann doch. Also First ging auch, aber das haben wir also auch mit unseren Mitarbeitern nicht gemacht, deswegen also haben wir gesagt, Business ist in Ordnung. Ja. Und wir sind dann kontaktiert worden eben von der Publicis-Gruppe, nicht, die ja quasi die zweitgrößte Mediengruppe ist, nicht? Da gehört Saatchi, alles Mögliche gehört dazu, ja. Und die haben dann gesagt, na, sie wollen also die Eventiv kaufen und ich bin dann schlussendlich mit dem Herrn Levy in dem Bürogebäude, der hat am Dach oben einen schönen Garten gehabt mit einem kleinen Landhaus, da ist man quasi 50 Meter entfernt vom Arc de Triomphe gesessen und der hat damals, oder ich hatte die Ehre, ja, das ist so eine schillernde Figur damals schon gewesen, der französischen Medienlandschaft und der hat dann mit mir einen Vertrag unterschrieben, ja, und dann ist es so weitergegangen, dass wir eben gedacht haben, so, ein nächstes Projekt ist das IMSET, das wir gestartet haben oder ich gestartet habe und was natürlich auch ein Projekt ist, das wir oder ich gestartet habe mit Freunden und Wissenschaftlern ist die Epsilon 3. Ne? Und die Epsilon 3, vielleicht noch vorher, also das stimmt eigentlich gar nicht so. Wir haben dann der Christoph Aufricht und ich, der Wissenschaftler auf der Medizinischen Universität ist und Professor, jetzt ist er gerade, hat er seine Antrittsvorlesung gehalten. Der hat eine Erfindung gemacht, ja, und wir haben ein Unternehmen gegründet, das heißt Zytoprotec. Und wo ist denn das T hingekommen? Warum sagt man Zytoprotec? Naja, das D, also das ist eine gute Frage, kann ich aber so aus dem Handgelenk nicht beantworten, weil wir zusammengesessen sind, eben der Christoph Aufrecht und ich, und wie nennen wir die Firma? Ne? Und da hat es Zytoprotec und Protect und dann haben wir gesagt, nein, wir nennen es Zytoprotec, ne? Weil es mit Zyto und Tech zu tun hat. Ach so, verstehe schon, Tech, ja, okay. Mit Zyto und Tech. Ja, gut. Und dann, das war eigentlich ein Zufall, wer hat gesagt, du, ich ärgere mich so, wir haben eine Diensterfindung gemacht, die liegt seit 3 Jahren in der Schublade bei der MedUni Wien. Keiner kümmert sich darum. Was ist eine Diensterfindung? Wenn er eine Findung im Rahmen seines Dienstes an der Medizinischen Universität macht, ist es eine Diensterfindung, die muss dem Arbeitgeber gemeldet werden. Und wir haben dann natürlich durch einen befreundeten Anwalt erfahren, der sagt, naja, wenn sie die 3 Jahre nicht drum kümmern, dann fällt das wieder an den Erfinder zurück. Mhm. Ja. Dann haben wir gesagt, gut, wir machen das selbst. Ja, und zwar geht es bei der Zytoprotec um Peritonealdialyse. Nicht? Es gibt Da müssen Sie mir jetzt helfen. Peritonealdialyse, es gibt zwei Arten der Dialyse, die gebräuchlich sind. Das eine ist die Hämodialyse. Mhm. Wird man an die große Maschine angeschlossen. Wo das Blut gefiltert wird, weil die Niere nicht funktioniert. Genau, weil die Niere nicht funktioniert. Und die Peritonealdialyse, da bekomme ich einen Einlass ins Peritoneum. Und es wird aus Bauchfell, es wird aus einem Beutel ein Medikament, eine Flüssigkeit ins Peritoneum gelassen. Und diese filtert die Schadstoffe heraus und diese Flüssigkeit trainiere ich, also lasse sie wieder aus in diesen Beutel. Das hat den großen Vorteil, erstens einmal ist die Peritonealdialyse per se günstiger als die Hämodialyse, ja, hat sich in vielen Ländern jetzt schon durchgesetzt. wie wir wissen, gibt es überall dann Primarärzte, die sagen, na, ich habe lieber meine große Abteilung mit den vielen Maschinen, Hämodialyse. Wenn ich die Peritonealdialyse verwende, habe ich mehr oder weniger Ambulanz, wo das verschrieben wird. Für den Patienten ist es aber eigentlich angenehmer, weil das Medikament wird überall hingeliefert. Man hat das ursprünglich entwickelt für Kinder oder Personen, die irgendwo im weiten Kanada leben, die können nicht immer ins Spital fahren und die Kinder, damit die nicht immer dorthin fahren müssen, also dafür hat man es entwickelt, nimmt immer mehr einen größeren Anteil der Dialyse per se in Anspruch, hat aber einen großen Nachteil oder hatte einen. Entzündungen und außerdem ist das Ganze wie Zuckerwasser. Also um das banal auszudrücken, nach 4 Jahren der Behandlung schaut das Peritoneum, das Bauchfell innen aus wie ein kandierter Apfel. Ja? Und da kann es natürlich zu keinem Giftstoffeaustausch mehr kommen. Ja? Jetzt hat der Christoph Aufrecht und mit seiner Gruppe, aber vor allem er, eine Erfindung gemacht. Die haben als Zusatz zu dieser Peritonealdialyseflüssigkeit einen Aminosäuremix gegeben. Es hat ein langes Testing gegeben. Christoph hat in Yale darüber schon geforscht und so weiter. Und dann haben sie einen richtigen Aminosäuremix zusammengestellt. Und dieser Aminosäuremix, und das hat mich eigentlich so fasziniert, bewirkt, dass die Stressresonanz der Zelle adäquat durchgeführt wird. Jede Zelle hat eine Stressresonanz, also jetzt, wenn ich mechanischen Druck ausübe, dann bekomme ich nicht gleich einen blauen Fleck am Finger, sondern die Zelle wehrt sich gegen diesen Stressor. Das kann Hitze etc. sein. Nur manche Stressoren erkennt die Zelle als solche nicht, weil sie das noch nicht gelernt hat. Und dazu gehört gekochter Zucker. Das gibt es seit ein paar hundert Jahren, aber nicht Millionen Jahre, so dass sich die Zelle hätte darauf einstellen können. Deute auf mein Honigglas, das gibt es seit 500 Millionen Jahren. Ja, eben, das ist wahrscheinlich auf Ihr Honigglas. Eine gescheite Alternative. Dann nochmal herzlichen Dank für das liebe Mitbringsel. Und es ist dann eben so, dass diese Zelle das nicht erkennt, aber dieser Aminosäure-Mix, den die erfunden haben, bringt die Zelle dazu, dass sie einen Schalter umlegt und sagt, hoppala, ich muss mich wehren. Ja? Und dieser Zucker kommt eben von dieser Lösung, das ist Teil der Lösung. Das ist aufgrund des osmotischen, sonst würde das nicht angezogen schon genau. Und so weiter. Ja? Konzentrationen. Konzentrationen, ja. Und jetzt sagt die Aminosäure-Lösung, die aber da drinnen ist, pass auf, wehr dich gegen den Zucker. Mhm. Ja? Und das, was wir jetzt toll abgeschlossen haben, und ich habe da auch mitgebracht, das ist also quasi eine Pressemeldung vom 9. Juni. Wir haben also jetzt mit der Zytoprotect die Phase 2 abgeschlossen und es ist wirklich. Phase 2, sagen Sie so ganz nebenbei, das sind die klinischen Studien. Das sind die klinischen Studien, ja. Mhm. Da gibt es die Phase 1, das ist Safety, und die Phase 2 zeigt dann, dass es besser wirkt als andere Produkte. Und was ganz selten ist, wir haben in dieser Phase 2 zwei Primärparameter. Ja. Das ist in diesen Phasen nicht so einfach, weil es müssen quasi die Parameter oder die Ergebnisse, die erreicht werden, ja schon Jahre vorher bei uns, 4 Jahre vorher determiniert werden. Verstehe. Und die Studie muss dann genau dorthin kommen. Ja. Mhm. Und normalerweise erreicht man gar keinen oder maximal einen und wir haben es also wirklich geschafft, dass beide Primärparameter erreicht wurden. Ja. Welches sind das? Ja, es ist einerseits, dass das Produkt, also ein Peritoneum, ein Peritonealdialyse-Fluid jetzt nicht nur 4 Jahre, sondern eben aufgrund der Zellvitalisierung sozusagen die doppelte Zeit, also 8 Jahre, verwendet werden kann. Und es hat keine einzige Bauchfellentzündung gegeben. Mhm. Ja. Und nebenbei sozusagen wurde auch noch festgestellt, dass natürlich bei den Patienten, die so viel Bauchfellentzündung haben, ist die Ernährung ein Problem. Ja. Die wollen nichts essen, die haben ständig Schmerzen. Ja. Und es ist aber auch die Ernährung besser geworden. Das heißt, die Patienten haben an Gewicht zugenommen, was sehr gut ist in diesem Fall. Ja. Also das heißt, das ist rundum eine abgestimmte, wunderbare Studie, die ein tolles Ergebnis hat. Und das haben also auch unsere Scientific Advisor, die da an Bord sind und die auch Profis sind, also gesagt, nur jede 300. Studie geht so aus, was natürlich für uns gut ist, weil ich war dort der erste Investor in der Zytoprotect, nicht? Und habe da mich auch immer ein bisschen gekümmert, dass andere Investoren dazugekommen sind. Es sind die Lea Pharma-Firmen schon investiert in dieser Geschichte. Aber uns freut es natürlich, dass wir so ein tolles Ergebnis jetzt da bekommen haben. Aber Herr Altenhuber, jetzt sind Sie nicht mehr unabhängig. Weil? Weil Sie ein Investor sind in einem Pharma-Betrieb. Naja, so kann man das auch nicht sehen. Weil ich muss Ihnen schon jetzt ein bisschen... ja, aber wenn Sie jetzt vielleicht unsere Veranstaltung gesehen haben, machen wir auch keine Veranstaltung zum Thema Peritonealdialyse. Na, Spaß beiseite. Achso, nein, aber das wäre jetzt also ein Thema, wo Sie sagen, das wäre, also Veranstaltungen zu diesem Thema, das ginge jetzt nicht, Compliance, oder? Ja, das würde ich natürlich nicht durchführen, aber es ist auch hier in dieser... Ich meine, man darf ja eines nicht vergessen, bei der Zytoprotec war immer der Ansatz, dass man sagt, man muss, oder sagen wir so, der Christoph Aufricht, wie er mir das alles erklärt hat, hat gesagt, stell dir vor, in den 70er Jahren hat es noch keine Kinderdialysestation in Österreich gegeben. Mhm. Das muss man sich vorstellen. In den 70er Jahren wurden diese Kinder nicht behandelt. Die sind verstorben sozusagen. Ja. Also das ist, war jetzt nicht 1812 oder so, sondern das war 1970. Ja. Und das ist eine Sache, wo er gesagt hat, und er ist Kinderarzt, ne, also man muss da sehr schnell auch etwas Neues entwickeln, einfach um diesen Patienten gut zu helfen, weil das Ziel des Patienten bei der Dialyse überhaupt und auch bei der Peritonealdialyse ist ja, dass er transplantiert wird. Ne? Und er muss die Transplantation erleben. Ja? Und das wird immer länger. Ja? Also in Asien wartet man schon 7 bis 8 Jahre auf das Organ. Ja? Und das ist natürlich ein ganz wesentliches und lebensrettendes Medikament. Ne? Und da habe ich jetzt da kein Problem damit, das zu erzählen. Ja, wiewohl, das Engagement in der Forschungsarbeit, ja, und der Christoph Aufricht, jetzt wie seine Antrittsrede vor einer Woche gehalten hat als Professor, ja, hat sich auch bedankt bei seinen universitären Teams natürlich und beim Rektor und so und sagt, bis dahin kann ich diese Forschung auf der Uni machen. Ja. Ja. Aber wenn ich es weitermachen will, dann braucht es so etwas. Mhm. Weil das kann die Uni nicht mehr machen. Und da sind dann Sie praktisch als Schnittstelle, als Investor eben ein Startup-Unternehmen zu gründen. Unbedingt, dann haben wir damals gegründet und ich habe mich natürlich um andere Investoren gekümmert. Und wie kümmert man sich eigentlich um Investoren? Ist es telefonieren, Golf spielen oder spazieren gehen oder Sie zu treffen und beiläufig auch das zu erzählen? Also Golf spiele ich nicht. Aber wie kümmert man sich um Investoren? E-Mail schicken? Zum Beispiel hört ein Investor die Sendung, die wir da gerade aufnehmen. Das ist nicht auszuschließen, weil der Hörerkreis von Podcasts, auch der physikalischen Serie, ist oft aus Ecken, die man nie vermuten würde. Ja? Lokführer zum Beispiel, die Zeit haben, ich weiß nicht, ob sie das dürfen, die Zeit. Aber grundsätzlich ist es, ein Mix aus dieser ganzen Sache. Als Sport, wenn Sie aus dem Sportbereich kommen, sind Sie auch natürlich ein sehr kommunikativer Typ mit sehr viel Team. Und man muss natürlich, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, also an dem ich immer festgehalten habe, dass man von einer Sache überzeugt ist. Ja. Ich kann nur jemanden überzeugen und sagen, pass auf, investiere dort 100.000 Euro, wenn ich das erstens einmal selbst tue und zweitens einmal, wenn ich den überzeuge und sage, schau, das ist eine gute Geschichte. Und da muss man sehr wahrhaftig und ehrlich sein. Also dieses amerikanische Geld einsammeln und dort ein bisschen, es gibt Vorteile in den USA, weil die Mentalität der andere ist, nicht? Also der Professor Riedl, unser Scientific Advisory Board Chef sozusagen, der sagt, naja, wenn also dort jemand, der quasi investieren will oder der fördern will, der macht halt kein Investment von $200,000, sondern der sagt so, da habt ihr ein neues Laborgebäude, das steht jetzt da oben 300 Millionen so ungefähr. Ja. Das sind die Vorteile. Die anderen Sachen sind eben dieses schnell Geld einsammeln, wo keiner weiß, was passiert damit wirklich. Und wir haben uns eigentlich sehr darauf fokussiert, dass wir hier, obwohl es sehr unterschiedliche Investoren sind, nicht? Also das ist eben von der Pharmaindustrie bis hin zu, ich sage mal, Privatpersonen oder auch Stiftungen und so, die dafür auch insofern an Bord gekommen sind, weil sie die Sache per se gut gefunden haben. Also jetzt nicht nur das Investment sehen, es ist ja in den Anfängen ein absolutes Hochrisikoinvestment, nicht? Also, dass da das rauskommt, was da jetzt rausgekommen ist, das ist wirklich jedes 300. Mal, wenn überhaupt der Fall, nicht? Und da muss man schon flink sein und zugreifend machen. Sein, ja, und überzeugen, dass jemand sagt, ja, das riskiere ich, dass ich da mein Geld investiere. Aber wie informiert man diese Leute, diese Gruppe? Schickt man da wöchentliche E-Mails an alle, oder? Na, es gibt Aufsichtsratssitzungen, und die Aufsichtsratssitzungen, die haben dann einen Report, der wird dann versandt, dann gibt es Gesellschafterversammlungen. Also das ist relativ überschaubar. Ja. Mhm. Wir haben jetzt vielleicht insgesamt hier, sage ich mal, 12 Investoren, und die können da also gut informiert werden. Aber jetzt noch einmal, um zu diesem Punkt der Unabhängigkeit zu kommen. Einerseits eben, weil Sie sagen, in diesem Gebiet würden Sie jetzt in Ihrer Eigenschaft als Präsident des Weiterbildungsvereins nicht unbedingt etwas anbieten, weil da wäre es gefährdet. Ja, sicher. Auf der anderen Seite her ist es dann ja doch oft auch beobachtbar, dass die Anzahl an Playern, an Menschen, die irgendwo arbeiten, natürlich auch begrenzt ist. Also es gibt Vermischungen. Es gibt ja auch die Vermischungen bei Universitätsangehörigen, wo sie dann publizieren, wenn sie Bücher herausgeben. Wer bekommt das Geld dann für die Bücher? Waren sie da angestellt und so weiter? Also ich finde, das ist ein sehr subtil funktionierendes System, aber auch natürlich mit allen Ja, aber, und ich, ja, Sie sprechen auch. Aber da ist natürlich das Wesentliche und das Zentrale, dass der ethische Faktor und die Compliance auch in einem und in diesen Personen stecken muss. Ja. Und die Transparenz eben. Und die Transparenz genauso. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur sagen, ich habe jetzt tolle Regeln, gut, das brauche ich, um es nach außen her zu sagen, aber selbstverständlich muss ich mehr oder weniger das auch verinnerlichen und das auch leben. Ja. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, 100 Millionen Euro gibt es von der Pharmaindustrie für Weiterbildung und Studien. Da geht die Hälfte an so klinische Studien, 50 Millionen ungefähr, 20 Millionen an an Veranstaltungen für Ärzte, genau, und 20 Millionen an Ärzte, die eben dann Vorträge halten und so ein bisschen. Und da gibt es jetzt eine Datenbank, wo Ärzte auch Zuwendungen eben berichten können, also Eintragungen, wo das sichtbar wird? Und ich glaube, die Hälfte der Ärzte haben zugestimmt, dass auch ihr Name da sichtbar wird, und die andere Hälfte möchte entweder nicht eingetragen sein oder der Name soll nicht dabei stehen. Also da arbeiten wir natürlich auch in einem Feld, wo dicke Bretter gebohrt werden müssen. Ja, ja, das ist sicherlich so. Ja. Und das ist auch eine Sache, die sich, von einem Tag auf den anderen oder von einem Jahr aufs andere nicht verändern wird. Ich hatte als Journalist ja so wunderbar Pressetarife bei UPC Telekabel. Da hat es einen Rabatt gegeben. Ich glaube 30%, mir hat das immer irrsinnig getaugt. Irgendwo die Vorteilscard bei der ÖBB hat nur 50 Euro gekostet, und dafür konnte ich noch erste Klasse fahren mit dieser Karte. Und das haben sie vor 5 Jahren alle irgendwie eingestellt. Ich glaube, da hat irgendetwas angefangen, dass es gedämmert ist, dass es eigentlich unfair, intransparent und eigentlich ethisch nicht korrekt ist. Ich habe das schon gewusst, dass es ethisch nicht korrekt ist, bin aber in diese Szene eingestiegen, weil ich eben als Student diese journalistische Arbeit begonnen habe. Das war halt Gott gegeben. Ja? Hat mir gedacht, ja, zahle weniger für Grundgebühr. Aber es hat ein bisschen weh dann, das Einstellen hat mich schon geärgert, also dass das diese Privilegien dann weg waren. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt und ich finde es eigentlich richtig. Es passt nicht zusammen. Ja, es passt also auch nicht in eine moderne Zeit, sage ich mal. Ah, die ganzen Reisen, die zum Beispiel Reisejournalismus, mittlerweile steht unten, und das ist auch notwendig. Ja, ja, ja. Also, ich meine, es reduziert aber, wahrscheinlich eh jeder, dass man. Naja, nicht unbedingt. Also wenn ich eine Reise mache oder einen Reisebericht, da gibt es schon unterschiedliche. Ich habe eine Sendung gemacht über Ischgl. Ja. Ischgl, also zwischen Sommer und Winter, so der Wechsel der Saisonen. Und das war für ein Journal Panorama, also sozialpolitisch auch. Das Hotel hat allerdings der Fremdenverkehrsverband Ischgl gezahlt. Und ich war als junger Journalist ziemlich goschert, und hätten sich gewünscht, dass sie mich nicht eingeladen hätten, weil das war einfach kein schöner Bericht für sie. Aber auf der anderen Seite, das geht nicht. Also ich kann keine Reise mehr zahlen lassen, finde ich, wann ich dann darüber berichte. Ja, absolut. Also und das ist eben in diesen Bereichen genauso. Ja, nur und das ist auch eine Geschichte, wo sich dann die Generationen auch, ja, das in den Generationen verändern wird, nicht? Das, ja, aber auch zum Negativen. Jetzt wissen die Leute zum Beispiel gar nicht, dass man Berichte kostenlos kriegt. Die rufen bei irgendeiner Zeitschrift an und sagen, was zahlen wir für einen Bericht? Naja, natürlich. Ja. Das ist eine Sache. Aber ich meine, ich bin gerade also in der medizinischen Fortbildung froher Hoffnung sozusagen, dass sie das also doch all along in einem Bereich begibt, wo jeder weiß, dass er eben transparent sein Honorar herzeigen muss, dass man herzeigen muss. Ja, natürlich. Also wir sind da auch sehr gläsern. Wir legen alles offen, was wir an Sponsorsummen bekommen, von wem und wie es verwendet wird und so. Also das heißt, ein gerade hier in der Fortbildung ist das der einzige Weg, der dann für die Zukunft interessant und möglich ist. Ich mache einen Bienenpodcast, wo ich einfach schaue, mit Menschen rede, die etwas wissen, und da war ich auch bei den Rübenbauern, ist auch eine Interessensgruppe, die nämlich Glyphosat auch einsetzen, also der Bienengift nämlich, wenn das zusammenkommt. Und dadurch, dass aber mein Bienenpodcast durch nichts und niemanden gefördert wird, kann ich frei mit den Rübenbauern reden. Ja. Und ich habe jetzt viel Prügel bekommen von Imkern, dass ich den Rübenbauern eine Plattform gebe. Mhm. Nur ich wollte einfach wissen, wie reden die Rübenbauern? Und ich war auch bei der Landwirtschaftskammer in Oberösterreich bei einem Berater für Pestizide. Und auch das ist eigentlich nur möglich, wenn die Landwirtschaftskammer diesen Bienenpodcast nicht fördert, weil es einfach nicht geht. Man könnte es probieren. Ja, sie würden es vielleicht auch fördern, nur es wäre die Glaubwürdigkeit beim Rauchfang raus. Ja, und die einzigen Leute, die diesen Bienenpodcast fördern, sind Hörer, die Zugfahrkarten zahlen, damit ich einfach ins Land rausfahren kann. Jetzt war ich in Salzburg über die dunkle Biene, eine alte Bienenrasse, habe ein paar Leute getroffen, das haben wirklich Hörer bezahlt. Ja. Und das ist eine schöne Art, wo praktisch die Leute ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, nämlich ihr Schicksal an gute Informationen zu kommen, die durch niemanden erwünscht sind. Ja, und das natürlich mache ich noch selbst genug Blödsinn, also ja, dass ich vielleicht Dinge zu wenig nachfrage oder ich kenne mich auch nicht gut aus noch, aber ich meine, mehr wie reden und das ohne Geld im Hintergrund kann man nicht, von meiner Seite her. Natürlich, ja, also das ist aber gut, das ist ja so wie Sie es vorzeigen, ein guter Weg. Nur, aber da ist kein Kapital, also das ist keine Masse an Geld und das ist kein Event praktisch, da ist kein lässt sich nichts verdienen dran. Ja, das, was es natürlich gibt, ist ja jetzt auch immer in unserem Bereich, sind Unrestricted Grants. Ja. Was ist das? Also das heißt, ich bekomme eine Förderung und es wird dann schon ein Bericht gelegt, wie es verwendet wird, aber es kann keinen Einfluss genommen werden, wofür es verwendet wird. Mhm. Ja. Also maximal in einem therapeutischen Gebiet, ich sage, ich mache jetzt Fortbildung im Bereich Diabetes und bekomme diesen Grant und wir sind vollkommen frei, welche Inhalte, welche Gestaltung, welches Format es hat. Also hier wird überhaupt kein Einfluss genommen. Und steht das dann auch irgendwo? Ist das quasi so ein Bio-Siegel für Veranstaltungen, dass man das erkennen? Naja, das sind dann auch, ja, als Kunde. Oder als Nutznießer der Veranstaltung. Als Nutznießer der Veranstaltung, ja. Also wir informieren die Teilnehmer schon, wie das quasi finanziert wird, die ganze Sache, ja, wer die Sponsoren sind. Und meistens sind es eben Unrestricted Grants, nicht? Das wird also dann auch festgehalten in der Vereinbarung, die ich dann mit dem Industriepartner habe. Da steht dann eben drin, ein Unrestricted Grant, das kann also keinerlei Einfluss genommen werden, das wird zur Verfügung gestellt. Und wir können einen Bericht liefern, müssen aber nicht, was man natürlich meistens macht, um dann einen Abschlussbericht zu liefern, wie diese Gelder, oder nicht einmal wie, sondern einfach nur, welches Format daraus entstanden ist. Eine Stelle würde ich gerne noch aufgreifen, die Verbindung von Peking dann, also Event, nein, das war dann… Das war schon Event das noch war Event eigentlich. Also für Firmen, das hätte jetzt alles, alle Produkte oder alle Firmen sein können. Wie ist es dann in Richtung, also eigentlich die Verbindung von Sport, dann… zur Pharma. Wie sind Sie in dieses Pharmagebiet gestoßen? Ja. Oder sind Sie gestoßen worden? Nein, eigentlich nicht, sondern wir haben als junger Eventmanager erstens einmal erkannt, wo gibt es gute Budgets, ja, und wo wird eben, so wie ich es kurz schon angedeutet habe, das Tool-Event wirklich als Hauptmarketing-Tool angewandt. Und das würde natürlich auch zutreffen auf Versicherungen, ja, dass ich alle Makler, meine 500 Hauptmakler, die ich habe, oder auf Banken, ja, also alle, die jetzt da irgendwie im, keine Ahnung, Private Banking tätig sind, für mich, die lade ich ein. Aber die größten Budgets waren einfach immer in der Pharma. Und wir haben uns dann eigentlich auf diese Pharma-Events bzw. Pharma-Conventions spezialisiert, ja, und hatten eben dann dort schon einen Namen, nicht? Und deswegen sind auch die Kunden dann zu uns gekommen, weil die eben wussten, funktioniert alles gut. Wir sind also auch da fachlich schon drinnen, haben gute Fachleute, die mitmachen, nicht? Mhm. Aber dann eben zur Wende sozusagen, nicht? Also wie es dann war, eben schon das Früherkennen da, so. So kann man es nicht mehr betreiben und deswegen gab es dann das Einsatz. Okay. Warum haben Sie heute mit mir geredet? Naja, erstens einmal, weil ich zwei Gläser Honig bekommen habe. Das haben Sie noch nicht gewusst. Das stimmt. Das hab ich noch nicht gewusst. Nein, weil mich grundsätzlich natürlich großes Interesse habe, über das Eimset zu sprechen, aber natürlich auch über die Aktivitäten im Bereich der Biotech in Österreich, nicht? Da könnte man ja noch vieles sagen, nicht? Es gibt ja viele Startups und wir haben also im Rahmen der Pharmic eine Biotech-Plattform gegründet, wo ich auch gerne jungen Unternehmern helfen möchte, gerade das Unternehmerische anzudenken, nicht? Also so ein bisschen in der Wissenschafts- und Unternehmenspolitik in Österreich hat es jetzt immer geheißen, ja, also wir müssen so, unsere Spin-offs von der Uni müssen so gut werden wie in Harvard und so weiter, aber da ist noch, denke ich, viel Arbeit auch zu leisten, man darf nicht vergessen, auf den amerikanischen Universitäten war das immer schon eine coole Sache, in die Privatindustrie zu gehen. In Österreich war es teilweise vor 20 Jahren nur verpönt, weil man gesagt hat, naja, wenn du auf der Uni nichts wirst, dann gehst du halt in die Wirtschaft so ungefähr. Und hier also eine Umdenke zu schaffen und das auch wirklich mit unternehmerischem Know-how zu helfen und zu unterlegen, das ist eine Sache, die für mich sehr interessant ist und deswegen auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich möchte das gerne auch nicht nur auf diesen Plattformen, die eben hier jetzt von Biotech und so, sondern auch so kommunizieren. Und außerdem finde ich Sie einen sehr netten Gesprächspartner. Es lässt sich gut reden, also in Podcasts. Also, ja. Biotech noch einmal, das ist so Ihr, das ist das Unternehmen. Unter Biotech verstehen wir alle Unternehmen, die in diesem Bereich der frühen Forschung tätig sind. Ne? Ah, in der frühen Forschung. Ja, also Biotech-Unternehmen, alles was mit Biotechnologie grundsätzlich zu tun hat. Ja? Und wir kümmern uns halt um die jungen Biotech-Unternehmer, nicht? Also es gibt auch schon Etablierte, die sagen, wir sind Biotech-Unternehmen, aber für uns ist es quasi die junge Biotech, die gerade in Österreich wirklich, und da gibt es immer so Kombinationen, nicht? Es gibt den Wissenschaftler, der sagt, das habe ich jetzt, ja? Aber wenn ich dann keinen Pendant habe, der irgendwie unternehmerische Erfahrung hat und sagt, so pass auf, wenn du das Unternehmen gründest, dann musst du das und das machen. Da geht sehr viel verloren, einfach, obwohl die Ideen, die Erfindungen super sind, aber einfach das pragmatisch-administrative nicht passt. Und das ist schade. Also das wollen wir verändern, weil da kann man sicherlich noch viel, viel mehr tolle Erfindungen auf den Markt bringen, die natürlich alle lang für den Patienten sehr gut sind. Und Pharmic haben Sie auch erwähnt, für die Hörer, die das nicht kennen? Pharmic ist die Vereinigung der forschenden Pharmaindustrie in Österreich. Und für die kleinen Startups ist es immer sehr wichtig, auch mit den Großen in Kontakt zu kommen. Und wie wir wissen, eine große etablierte Pharma macht immer so einen Nimbus. Also wenn ich jetzt suche auf einer Webseite, wer sind die Mitarbeiter oder wie viel Umsatz machen die oder was kostet das Produkt in der Herstellung, findet man gar nichts. Natürlich, das ist alles immer ein bisschen. Und jetzt haben wir gesagt, dort wäre eigentlich ein Boden, wo jetzt die Jungen mit den Alten oder mit den Etablierten zusammenkommen können, sich austauschen können. Und das ist eigentlich jetzt sehr gut gelungen. Das gibt es jetzt schon seit eineinhalb, zwei Jahren. Wir machen hier viele Veranstaltungen, wo wir auch Spezialisten der etablierten Pharma holen, die dann referieren, wann sie eigentlich dann junge Unternehmen unterstützen, was ihr Interesse ist, um da zu investieren und so weiter. Mhm. Und das sind alles Dinge, die also von den jungen Unternehmen natürlich sehr aufgesogen werden, weil es hier ja sonst keine wirkliche Kommunikation und auch kein Handbuch gibt, wie mache ich das oder wie soll ich da vorgehen, nicht? Und ich finde also wirklich viele von den österreichischen Wissenschaftlern, die haben so tolle Ideen, ja, und machen so mutige Sachen, und das muss man einfach unterstützen, dass die weiterkommen und dann nicht nach 4 Jahren, wenn das Geld ausgeht, einfach ihre Sachen ins Kastl sperren müssen. Mhm. Ich habe gerade noch 2 Gedanken gehabt. Der eine war, dass wir einen Podcast machen zu CRISPR-Cas9. Diese ethischen Fragen, die damit verbunden sind, beziehungsweise ganz konkret, was kann man da alles an Genomeditierung machen? Und da hatten wir in der letzten Episode einen Gedanken. Die Katrin hat gesagt, es wäre doch interessant, also weil man immer sagt, Geneditierung oder Gentechnik ist schlecht, dass einen Gütesiegel zu haben, wo praktisch Genomeditierung in irgendeiner Weise aufgeschlüsselt ist am Produkt dann, was da drinnen steht, und dass gewisse Verfahren sehr wohl eigentlich zulässig wären, ja, bei diesem Siegel, weil sie ja gar nicht blöd sind und vor allem eine gute Sache machen. Also da gibt's auch ein Gebiet, was wir entdeckt haben, auch was auch mit Information der Öffentlichkeit zu tun hat, weil wie viel verstehe ich denn von den Nutrition Values, die da drauf sind. Das heißt, du musst auch die Kinder natürlich in der Schule dann in irgendeiner Weise darauf vorbereiten, was sie da auf ihren Etiketten lesen. Ja. Aber so in diese Richtung. Ja. Und das zweite war noch einen Hinweis auf einen Podcast, den ich gerade gehört habe, und zwar von Formfunk. Das ist ein Podcast über Design von Matthias Gieselmann. Und er hat in der letzten Folge mit einem Designethiker gesprochen. Designethiker, das muss man sich vorstellen. Der überlegt sich, und zwar mit Tristan Harris, das ist ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, welche Auswirkungen hat das, wenn ich immer eine Notification schicke, wenn eine E-Mail ankommt. Was macht das mit den Leuten, wenn sie einen roten Hinweis sehen, 12 Reaktionen auf meinen letzten Facebook-Beitrag? Was ist, wenn ich diesen Hinweis orange mache oder blau? Ja. Was spüren die Leute da? Möchte ich als Gestalter so einer Software, dass die Leute das spüren? Ja. Möchte ich sie überzeugen, dass sie ganz viel Zeit bei mir verbringen, oder möchte ich eigentlich, dass sie das, was sie möchten, in kürzester Zeit bei mir erledigen können? Und da gibt es jetzt eine Gruppe von Firmen, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, nicht das Ziel ist es, dass die Leute ihre ganze Aufmerksamkeit immer bei uns haben, sondern dass sie ihr Ziel möglichst in kürzester Zeit erreichen, wo sie auch eine gute Zeit haben und dann nachher sagen, boah, jetzt war ich 3 Stunden irgendwie beim Filme schauen, aber eigentlich habe ich diese Zeit sinnlos verbracht. Ja, ja. Persuasive Software ist da ein Stichwort. Sehr spannend. Also was richtet mein Tun an? Mhm. Und ich glaube, dass es natürlich auch, und da sind wir bei diesen Adherence und Compliance mit den Patienten, was richtet an mein Produkt, und wie ich es präsentiere und wie ich es vermittle und was ist damit verbunden? Ja, und ich glaube auch, dass gerade hier zu diesem Thema eine ganz neue Methodik gefragt ist, nicht? Deswegen ist es auch so spannend, eben die VDG ist, um da neue Ergebnisse in der Forschung vorzustellen. Was kann man hier tun? Mhm. Ja? Weil bis jetzt einiges, was wir alle noch nicht wissen, was man tun kann. Wir alle noch nicht wissen, ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, nicht? Weil diese alten oder traditionellen Wege, die bis hier beschritten wurden, die sind offensichtlich, als ob sie wirklich gescheitert sind, wie gesagt, weiß man nicht. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, hurra, wir haben jetzt ein Tool in der Hand, das eben dem Patienten dazu bringt und hilft und so weiter. Ich glaube, neue Wege sind da ganz wichtig. Und da in 5-mal ums Eck zu denken oder eben solche Dinge anzuwenden, die Sie jetzt angerissen haben, das ist eine ganz spannende Sache. Ich habe so den Eindruck, Sie machen das gern, was Sie tun. Ja, unbedingt. Das macht mir Freude. Warum? Naja, weil es eigentlich, ich sage einmal, ich spiele nicht Golf, aber das ist eigentlich auch mein Hobby. Ja? Also das heißt also Hobby, aber ich habe einfach eine Freude an dem, was ich tue. Ich möchte eben Dinge voranbringen. Ja? alle die Sachen oder Projekte, die ich mir vornehme, sollen eben auch zu einem guten Ende kommen, sollen durchgeführt werden, umgesetzt werden. Und man hat natürlich ein sehr spannendes, interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, nicht? Also das heißt also mit Dingen, Sie sehen das eh so ein bisschen aus der Historie, nicht? Es verändert sich, man kommt immer mit neuen fachlichen Komponenten, man kommt mit irrsinnig interessanten Menschen zusammen und das ist eigentlich das Schöne an dem, was ich tue. Herr Altenhuber, ich glaube, wir haben eine schöne Schleife gedreht und Sie haben einen Einblick gegeben in das, was Sie tun und was damit verbunden ist und Ihren Hintergrund. Dankeschön. Ich danke mich auch recht herzlich. Danke. Und das war die Physikalische Soiree Nummer 231. Ja, heute aus einem Gebiet der naturwissenschaftlichen Weiterbildung. Ich war zu Gast bei EMSET, glaube ich, sprechen Sie es aus? EMSET. EMSET, ja. The European Institute for Medical and Scientific Education. Und ich glaube, jetzt machen wir die Kiste zu und das Wetter ist gut. Gehen nur ein bisschen schauen, was der Tag sonst noch bietet. Sinn.